Kundgabe 4754 B. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.10.1949. Hilfe der Lichtwesen. Geistige Knechtschaft. Geistige Knechtschaft bedeutet es, wenn geistiges Gedankengut den Menschen vorenthalten wird, um es zu verhindern, dass sie Vergleiche ziehen können zwischen verschiedenen Geistesrichtungen. Der Mensch kann Kraft seines Verstandes prüfen und ablehnen oder annehmen. Er kann auch ein falsches Urteil fällen. Immer aber nimmt er Stellung zu dem Geistesgut, das ihm vermittelt wird. Und auf das nun sein Urteil richtig ist, muss er vergleichen können und nach seinem Entscheid wird er nun seinen Lebenswandel führen und also für diesen zur Verantwortung gezogen werden. So wie ihm aber jede Möglichkeit genommen wird, Geistesgut mit anderem zu vergleichen, fällt auch eine Prüfung weg. Er muss nun ungeprüft annehmen, was ihm von außen zugetragen wird. Er ist also dann zwangsweise gläubig. Es kann aber dann niemals von einem rechten Glauben gesprochen werden. Der rechte lebendige Glaube aber ist zur Erreichung des ewigen Lebens notwendig. Und um diesen lebendigen Glauben gewinnen zu können, wird dem Menschen immer wieder Geistesgut dargeboten werden, das göttlichen Ursprungs ist und das sehr zu denken gibt, weil es abweicht von dem Wissen, das der Mensch besitzt und das also von dem ernstlich die Wahrheit begehrenden Menschen geprüft werden muss, ob seiner Glaubwürdigkeit. Und es wird dies ein jeder können, er wird auch gefühlsmäßig das Rechte erkennen. Doch immer ist die Richtschnur das von oben verkündete Wort, das als reinste Wahrheit von Gott selbst seinen Ausgang nimmt und die Menschen aufklärt über alles, was zur Erreichung der Seelenreife nötig ist. Das göttliche Wort wird immer wieder den Menschen zugeleitet. Und so wie der Mensch ernsten Willens ist, die Wahrheit zu haben, wird ihm durch das göttliche Wort Aufschluss werden und er wird Irrtum von der Wahrheit unterscheiden lernen. Wird aber dem Menschen dieses göttliche Wort vorenthalten, so dass es ihm unmöglich gemacht wird, eine ernsthafte Prüfung von Geistesgut vorzunehmen, so ist dies eine geistige Knechtschaft, die wahrlich Verantwortung fordert. Denn zwangsweise wird der Mensch zu einem Glauben veranlasst, der niemals ein Lebendiger werden kann, sondern stets tot bleibt, weil dem Menschen die Überzeugung fehlt, die er aber nur gewinnen kann, nach ernsthafter Stellungnahme und Abwägen verschiedener Lehren. Die Wahrheit wird von Gott aus immer wieder zur Erde geleitet, und sie darf niemals ihm vorenthalten werden. Doch die Prüfung muss ihm selbst überlassen werden, und es muss seinem Willen freigestellt werden, wofür er sich entscheidet. Ansonsten der Mensch nicht zur Verantwortung gezogen werden könnte, er aber auch ständig geistig blind bliebe. Amen.